ist meine Sehnsucht, komm bei dir zur Ruhe. Lass mich wieder hören, was dein Herz erzählt. Glaub mir, du hast mir sehr gefehlt. So schön, dass du da bist. Reden miteinander, lachen miteinander und kleine Wunder spielen. Schön, schön, dass du mir nah bist. Super überhaupt und außerdem ist es schön. Gut, so wie ich mich fühl, tief in deiner Seele, weißt du, was ich will? Wenn die Liebe lebt, sterben Träume nie, doch es war so kalt. Sehr schön. Gestern ist so lang her, da denk ich nimmer dran. Für uns fängt erst alles an. So schön, schön, dass du da bist. Ist es schön. Ein herzliches Grüß Gott an alle unsere Hörer in USA, Kanada, Brasilien und allen Ländern der Welt, in denen Radio Heimatmelodie zu empfangen ist. Viel Spaß mit unserem Programm wünscht Ihnen das Echo, die größte deutschsprachige Zeitschrift in Nordamerika. Seit 1978 informiert das Echo seine Leser über die aktuellen Geschehnisse in der alten Heimat. Unter www.dasecho.com erfahren Sie alles über die deutschsprachige Gemeinde in Amerika. Das Echo können Sie selbstverständlich auch als Zeitschrift bestellen. www.dasecho.com. Jeden Monat neu. Hören Sie die Berge mit Radio Heimatmelodie.